Telekom Fernsprecher Pflügerstraße 11 an Radio Apore. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein roter Fiat Panda der Firma AHK Pflegeteam, der hier neben dem Fernsprecher geparkt ist und einen Aushang in der Seitenscheibe aufgeklebt hat mit der Aufschrift AHK Pflegeteam Stellenausschreibung Hauspflegekräfte gesucht mit 200 Stunden Basiskurs zur Mitarbeit im ambulanten Dienst. Dann kommt die Kontaktadresse und die E-Mail-Adresse und darunter steht dann noch: Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Ansonsten hier außer dem immer noch vorhandenen schwarzen Black Rain Venezia Damenfahrrad, der obligatorischen Marlboro-Zigarettenpackung und einem braunen Kaffeebecher sowie einem weißen ehemaligen Joghurtbecher, bei dem nicht zu erkennen ist, um welche Marke es sich handelt, hier in der Pflügerstraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.